Erster Salomo baute auch an seinem eigenen Palast. Er arbeitete 13 Jahre daran. Zweiter, er baute das Libanon-Waldhaus. Es war sehr lang, breit und hoch. Dritter, das Dach war aus Zedernholz. Es lag auf vielen Säulen. Vierter, es gab drei Reihen mit Fenstern. Die Fenster waren genau gegenüber. Fünfter, alle Türen und Fenster waren viereckig. Sie standen sich in drei Reihen gegenüber. Sechster, er baute eine Halle mit Säulen. Vor der Halle war ein Eingang. Siebter, er baute einen Thronsaal zum Richten. Die Wände waren ganz aus Zedernholz. Achtes, sein Wohnhaus war in einem anderen Hof. Er baute auch ein Haus für seine Frau. Neunter, alle Gebäude waren aus teuren Steinen. Die Steine waren genau gesägt. Zehnter, das Fundament war aus sehr großen Steinen. Einige Steine waren sehr lang. Elfter, darüber lagen teure Steine und Balken aus Zedernholz. Zwölfter, der große Hof hatte Mauern aus Steinen und Holz. Dreizehnter, König Salomo schickte Boten nach Tyros. Er holte einen Mann namens Hiram. Vierzehnter, Hiram war ein sehr guter Handwerker. Er konnte sehr gut mit Bronze arbeiten. Fünfzehnter, er machte zwei Säulen aus Bronze. Jede Säule war 18 Ellen hoch. Sechzehnter, er machte zwei Köpfe aus Bronze für die Säulen. Siebzehnter, er machte Gitter aus Ketten für die Köpfe der Säulen. Achtzehnter, er machte zwei Reihen mit Granatäpfeln aus Bronze für die Gitter. Neunzehnter, die Köpfe der Säulen sahen aus wie Lilien. Zwanzigster, es gab viele Granatäpfel an den Köpfen der Säulen. Einundzwanzigster, er stellte die Säulen vor den Tempel. Er gab ihnen Namen, Jachin und Boas. 22. Oben auf den Säulen waren Formen wie Lilien. So wurden sie fertig. 23. Er machte ein großes, rundes Becken aus Bronze. Es war sehr groß. 24. Unter dem Rand waren Verzierungen aus Bronze. Sie wurden mit gegossen. 25. Das Becken stand auf 12 Rindern aus Bronze. Sie schauten in alle Richtungen. 26. Die Wand war eine Handbreit dick. Das Becken fasste sehr viel Wasser. 27. Er machte 10 Gestelle aus Bronze. Jedes Gestell hatte 4 Räder. 28. Die Gestelle hatten Leisten zwischen den Stützen. 29. Auf den Leisten waren Löwen, Rinder und Engel zu sehen. 30. Jedes Gestell hatte 4 Räder und Achsen aus Bronze. 31. Oben gab es eine runde Öffnung. Dort waren auch Bilder eingraviert. 32. Die Räder waren unter den Leisten. Sie waren fest am Gestell. 33. Die Räder sahen aus wie Wagenräder. Alles war aus Bronze gegossen. 34. An den vier Ecken waren Halterungen aus einem Stück. 35. Oben auf dem Gestell war ein runder Rand. Alles war fest verbunden. 36. Er machte Bilder von Engeln, Löwen und Palmen auf die Flächen. 37. So machte er alle 10 Gestelle. Sie sahen alle gleich aus. 38. Er machte 10 Becken aus Bronze. Auf jedem Gestell stand ein Becken. 39. Er stellte die Gestelle an die Seiten des Tempels. 40. Hiram machte auch Töpfe, Schaufeln und Schalen für den Tempel. 41. Er machte die zwei Säulen und die Köpfe darauf. 42. Er machte 400 Granatäpfel für die Gitter der Säulen. 43. Er machte die 10 Gestelle und die 10 Becken. 44. Er machte das große Becken und die 12 Rinder darunter. 45. Alle diese Dinge waren aus glänzender Bronze. 46. Der König ließ alles im Jordantal gießen. Er nutzte Formen aus Ton. 47. Es gab so viele Dinge aus Bronze. Salomo wog sie nicht. 48. Salomo ließ auch goldene Dinge machen. Er machte den Altar und den Tisch. 49. Er machte die Leuchter aus reinem Gold. Auch die Blumen waren aus Gold. 50. Die Schalen, Messer und Pfannen waren aus Gold. Auch die Türangeln waren golden. 51. So wurde die Arbeit fertig. Salomo brachte die Schätze seines Vaters David hinein.